Hölderlin, wunderschöne Gedicht der Jüngling an die klugen Ratgeber. Und da heißt es, Hyperions Garten gewährt die Früchte nur dem heißen Strahle. Und das ist auch etwas, warum ich so furchtbar gerne brenne. Und viele Leute denken dann halt, ich sei ein Schwärmer, halte mich für naiv. Aber ich glaube auch wirklich, es braucht dieses Feuer. Sonst kann man ja was anderes machen, was Vernünftiges. Michael Simon de Normier brennt. Für Literatur. Für Bernard Shaw, Thomas Mann und Bernhard Schlink. Der schlanke 35-Jährige mit dem freundlichen Gesicht, blonden Haaren und Geheimratsecken liebt Zitate, wie eben das von Hölderlin. Noch immer erinnert er sich gern an seine Deutschlehrer, erzählt er, und krempelt die Ärmel seines grauen Hemdes ein Stück hoch. Dass ausgerechnet Der Vorleser sein erster großer Kinofilm wurde, den er mitproduziert hat, ist für ihn so etwas wie eine Fügung des Himmels. Ich bin ja in Bonn aufgewachsen, zur Schule gegangen, halt zur Universität und habe dann parallel zu dem Sohn von Bernhard Schlink studiert dort. Also wir waren halt im Studium Freunde, sind es heute noch immer. Also in dem Fall halt auch war wieder so, ich kannte Bernhard Schlink, er kannte mich nicht oder kaum. Aber ich hatte ihn natürlich schon früh auf dem Bildschirm. Das heißt, es gehörte damals bei uns im Freundeskreis, in Bonn im Allgemeinen, aber bei uns im Freundeskreis insbesondere einfach zum guten Ton, Bernhard Schlinks Romane zu kennen. Und das ist natürlich dann schon mal ein Vorteil. Bis zur Verfilmung des Vorlesers ist es ein langer Weg für Michael Simon de Normier. Nach dem Abitur studiert er Betriebswirtschaftslehre und Psychologie. Sein Ziel hat er klar vor Augen. Er will Personalmanager werden, sich auf Assessment Center und Eignungsdiagnostik spezialisieren. Strikt zieht er sein Studium durch und trainiert Triathlon. Laufen, Schwimmen, Radfahren. Ausdauer hoch 3. Er hat seine erste Anstellung bei einer Versicherung. Dann kommt vor gut 10 Jahren der unfreiwillige Schnitt. Dann hatte ich einen schweren Verkehrsunfall. Und der hat ganz, ganz vieles geändert halt. Und dann kam plötzlich so ein Entschluss halt, was zu machen halt, was eben manche entweder als Kinder oder nie haben, zu sagen, ich will zum Film. Das wollte ich nie. Das war nie ein Ziel, aber da war eine Idee da. Und dann dachte ich, ja, da muss sich ja jemand drum kümmern. Und da es niemand sonst gemacht hat, bin ich dann dabei geblieben. Bei einer Frontalkollision mit einem Auto hat der Radfahrer Normier wenig Chancen. Der Mitzwanziger wird berufsunfähig, ist ein halbes Jahr lang krankgeschrieben, hat Probleme mit dem Nacken und schlimme Kopfschmerzen. Ein Buch halten, den Kopf beugen, das ist nicht möglich. Die Lösung? Hörbücher. Das bringt ihn auf eine Idee. So etwas will er auch machen. Sein erstes Projekt? Für die Henry-Maske-Stiftung lässt er Prominente vorlesen. Später arbeitet er mit Iris Berben und Mario Adorf an Bernard Shaws Geliebter Lügner. Mit seinem ersten Kurzfilm ist er beim Filmfestival in Cannes dabei. In Richtung Film soll es weitergehen. Deshalb gründet er 2001 zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin das Unternehmen Senfkorn Film mit Sitz in Köln. Der Name ist eine Anspielung auf seine christliche Erziehung. Aus dieser Tradition heraus, halt christlich erzogen zu sein, halt in meinem Fall evangelisch erzogen zu sein, war es tatsächlich das Liedchen Kleines Senfkorn Hoffnung, was ich gerne schön singen können würde, weil es wirklich so ein wunderschönes Lied ist. Und das Senfkorn in der Bibel steht ja einfach auch für diese zwei Sachen. Einerseits halt für den Glauben halt an die Wirkung von etwas. Da sage ich heute auch mal an das Potenzial von Ideen und von Funken. Und dem Impuls, der oft unterschätzt wird, wenn man so sagt, halt eine Idee allein ist noch nicht so viel wert. Und ich weiß heute wirklich, was es bedeutet, diesen ganzen langen Marsch zu gehen, bis dann irgendwann mal das Ding fertig ist. Und deshalb habe ich in den letzten Wochen auch so viel gefeiert und diese Ernte so genossen halt, weil es dauert lange halt von der Idee bis zum Produkt. Normier redet gerne ohne Punkt und Komma. Ausführlich, scheint alles in seiner Ganzheit darstellen zu wollen. Jede Information wird zu einer Geschichte, die er gern in voller Länge präsentiert. Auch hier die Lust am gesprochenen Wort. Als er nach dem Unfall von Musik träumt, anfängt Gedichte zu schreiben und Künstler werden will, legen ihm seine Eltern, beide Ingenieure für Gartenlandschaftsbau, keine Steine in den Weg, erinnert er sich und lächelt. Ich habe nach dem Unfall das Wort üben müssen, zu sagen, ich bin Künstler. Das ist wahnsinnig schwierig. Heute sollte ich es wieder seltener benutzen, halt, weil ich bin ja Produzent. Für mich war das immer nur sehr schwierig, mich so loszulösen von dieser Vorstellung, die ich lange Zeit hatte, dass man eben halt einem bürgerlichen Ideal zu Genüge ordentliches Mitglied der Gesellschaft sein müsste. Das bürgerliche Leben ist wohl passé. Inzwischen hat Michael Simon de Normier, dessen Name übrigens aus dem Hugenottischen stammt, zwei Wohnsitze. In Köln lebt er in einer WG, unter anderem mit seiner Ex-Freundin und heutigen Geschäftspartnerin und dem gemeinsamen Hund Icarus. In Berlin hat er eine kleine Wohnung im Prenzlauer Berg. Beruflich will er Bernhard Schling treu bleiben. Er hat die Rechte für dessen Krimi-Trilogie um den Detektiv Gerhard Selb optioniert. Privat möchte er eigene Kinder haben, so Gott will, sagt er und lacht. Eines ist sicher, für sie wird er dann den Vorleser spielen.